Der deutsche Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Irgendein blöder britischer Zeitungslümmel nun erklärt, das müsste erst bestätigt werden. Der deutsche Wehrmachtsbericht ist bisher schon gründlich bestätigt worden. Denn es gibt doch wohl keinen Zweifel, dass wir die Sicht an den Polen und nicht die Polen, obwohl die britische Presse es anders behauptet hat. Und es gibt auch keinen Zweifel, dass wir in Norwegen sitzen und nicht die Engländer. Es gibt auch keine Zweifel, dass wir in Belgien und in Holland erfolgreich gewesen sind und nicht die Engländer. Und es gibt auch keine Zweifel, dass Deutschland Frankreich besiegt hat und nicht umgekehrt. Es gibt auch keine Zweifel, dass endlich wir in Griechenland sind. Und auch wieder nicht die Engländer oder die Neuseeländer. Und auch auf Kreta sind sie nicht, sondern wir sind dort. Also hat der deutsche Heeresbericht die Wahrheit gesagt. Und der deutsche Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Aber wir stehen 1000 Kilometer über unserer Grenze. Wir stehen östlich von Smolensk.